Fischer und Göbel sind zurück auf Radio Marabu mit dem Marabu Flashback. Es hat Jahre gedauert, Kinderpornografie und Börsengeschäfte haben uns Zeit und Schlaf geraubt. Aber jetzt sind wir wieder da mit einer Sendung nach dem deutschen Reinheitsgebot. Diodato, also sprach Zarathustra. Hier ist der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Wie immer eine Stunde Musik zu einem Thema. Das Thema heute ist im weitesten Sinne Kunst. Ich war neulich mal wieder in Weimar, wo ich auch lange Zeit gewohnt habe. Und da fiel mir eine CD aus dem Kulturstadtjahr 1999 in die Hände. Also sprach Zarathustra ist ja eines der Hauptwerke des Philosophen Friedrich Nietzsche, der die letzten 3 Jahre seines Lebens geistig umnachtet in Weimar gelebt hat und dort gestorben ist, gepflegt von seiner Schwester. Und im Kulturstadtjahr 1999 haben verschiedene deutsche Bands Texte von Nietzsche und auch von Goethe, der ja die meiste Zeit seines Lebens in Weimar gewohnt hat, aufgenommen, vertont. Davon werden wir in dieser Stunde ein paar Kostproben hören. Und jetzt Ben Becker. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und über dem Knaben gleich, der Distel köpft an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und dartet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär, ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillt jeder Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und dein? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Ein Geschlecht, das mir gleich sei. Zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten. Wie ich. Prometheus von Goethe, interpretiert von Ben Becker und Alexander Hacke. Dieses Stück ist wie viele andere auf einer CD namens Rosebud, die, wie ich schon erwähnte, im Kulturstadtjahr Weimar 1999 rausgekommen ist. Und bei Rosebud denken wir natürlich zwanghaft als Cineasten an Orson Welles. An Citizen Kane, das ist ja der berühmte Name Rosebud, der letzte Begriff, das letzte Wort des Sterbenden. Und nach diesem Wort wird ja den ganzen Film über geforscht. Genau, und mit Orson Welles gibt es natürlich auch noch einen anderen berühmten Film, nämlich Der dritte Mann, den wir sehr mögen und lieben. Und in unserem Archiv fand sich eine Coverversion des Filmthemas. Jetzt haltet euch fest, von wem? Von The Band. Würde man bei dieser Band nicht vermuten. Tatsächlich, The Band haben es aufgenommen. Hier ist The Third Man Theme. Die Wien-Melodie und wir gönnen uns dazu ein Stück Sachertorte. Aus dem Album Moondog Matinee, das war The Third Man Theme von The Band, der Begleitband von Bob Dylan damals übrigens. Und der Frontmann von The Band war ja Robbie Robertson, der dann später Neil Diamond Beautiful Noise produziert hat, Neil Diamonds bestes Album. Hier ist der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, es geht um die Philosophie. Genau, und gleich um Friedrich Nietzsche, vorher ein vertonter Text von ihm, von der CD Rosebud aus dem Kulturstadtjahr 1999, Weimar 1999, André Herzberg und Mädchenlied. Gestern, Mädchen, ward ich weise, gestern ward ich 17 Jahr. Und dem gräulichsten der Greise gleich ich nun doch nicht aufs Haar. Gestern kam mir ein Gedanke, Spott und Hohn. Kam euch jemals ein Gedanke, ein Gefühlchen eher schon? Selten, dass ein Weib zu denken wagt, denn alte Weisheit spricht, folgen soll das Weib nicht lenken, denkt sie nun, dann folgt sie nicht. Was was sie noch sagt, glaub ich nimmer. Wie ein Floh, so springt, so sticht's. Selten denkt das Frauenzimmer, denkt es aber, taugt es nichts. Alter, hergebrachte Weisheit, meine schönste Referenz. Hört jetzt meine neuen Weisheit, allerneueste Quintessenz. Gestern sprach's in mir, wie's immer in mir sprach, nun hört mich an. Schöner ist das Frauenzimmer, interessanter ist der Mann. Zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. André Herzberg, Frontmann von Pankow war das. Nietzsche und Goethe, damit beschäftigen wir uns in einem Marabu-Flashback. Es geht um die Philosophie und bei Nietzsche, da sind wir mit Frank Göbel an der richtigen Stelle angelangt. Du hast ihn nämlich in Leipzig abgeschrieben, in der deutschen Bücherei. So ist es. In den 80er Jahren habe ich in Leipzig studiert und Friedrich Nietzsche, das war Lektüre, die man in der DDR nicht so einfach bekam. Ich habe mal im Antiquariat mal den Zarathustra für einen unglaublichen Preis gekauft, aber normalerweise kriegte man Nietzsche-Texte nicht so einfach in der DDR, aber man konnte in die deutsche Bücherei gehen, das habe ich dann auch so 3 bis 4 Mal in der Woche abends gemacht und habe mir immer wieder die sehr schöne Werkausgabe von Karl Schlechter damals redigiert, die erste wirklich unabhängige, gute Gesamtausgabe der Nietzsche-Werke durchgelesen. Und habe mir in Hefte, die jetzt übrigens auch hier vor mir liegen, Zitate abgeschrieben. Unter anderem auch dieses hier aus dem Nachlass der 80er Jahre, Friedrich Nietzsche. Sofern wir an die Moral glauben, verurteilen wir das Dasein. Und ihr müsstet es sehen, wie säuberlich das Ganze geschrieben wurde, nicht wahr? Genau, ja, ich habe ja auch nie damit rechnen können, dass ich mal später diese Ausgabe kaufen kann. Nach der Wende habe ich das natürlich gemacht, steht jetzt in meinem Bücherregal, aber bis dahin war ich halt auf meine Hefte angewiesen. Wir sind jetzt auf Joachim Witt angewiesen, jetzt und ehedem. So 40 warf es hin, nur um zu rasten und wälzte drüber Lustgewinn. Schmerz wissen, Berges lasten, ob es sich quält und drückt und engt. In wilden Stunden, da schleudert's flammend und versenkt, empor was es gebunden. Ich grüße dich aus der stummen Einsamkeit, wo ich mein Leben büße, aus meines Lebens Brunnenquill, in heil'gen Fluten. Ich schau auf dich und lasse still mein Herz verbluten, verbluten. Joachim Witt, jetzt und ehedem im Marabu Flashback. Noch einer? Genau, noch einer von Nietzsche. Nietzsche war ja ein Philosoph, der keine geschlossene Lehre hinterlassen hat, in dem Sinne wie andere Philosophen, sondern der gegen die moralischen Vorstellungen, gegen christliche Glaubensvorstellungen, religiöse Dogmen seiner Zeit angeschrieben hat. Ja, und der das auf seine ganz individuelle Weise getan hat. Ich glaube, das ist überhaupt der Philosoph des individuellen Denkens schlechthin. Daher ließ er sich ja auch sehr, sehr gut fehlinterpretieren in der Geschichte. Genau, das hat man dann auch weidlich getan. Und ich habe hier noch ein Zitat von ihm, was gut zu ihm passt, was auch seine Spätphase sehr gut illustriert, auch aus dem Nachlass. Mein Hauptsatz, Doppelpunkt, es gibt keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Interpretation dieser Phänomene. Diese Interpretation selbst ist außermoralischen Ursprungs. Goethe dann in einer halben Stunde. Eins gilt natürlich auch in der Neuauflage des Flashbacks, keiner ohne Bowie. Genau, und der passt ganz gut auch hier thematisch in unsere Sendung Philosophie, Kunst, Goethe, Nietzsche, denn David Bowie hat sich in seiner Musik auch immer sehr, sehr viel mit Philosophie und Kunst beschäftigt. Ashes to ashes. Fuck it, we know Major Tom's a junkie. sondern in Heaven's High. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Jim Morrison, Frontman der Doors, war ja auch weniger ein, sagen wir mal, Frontmann und Sänger, sondern eigentlich im Innersten auch mehr ein Künstler. Deswegen passen die Doors auch ganz gut in diese Sendung. Jim Morrison selbst hat ja auch viele Gedichte geschrieben und hat sich immer auch als Künstler verstanden. Philosophie im Marabu Flashback und wir kommen jetzt zum Drogenpapst Timothy Leary zusammen mit Ashra Temple. Es war sozusagen nur eine ganz kleine Tablette von Timothy Leary. Genau, im Original ist das Ganze wahrscheinlich so an die 20 Minuten lang. Ich glaube aber, mehr muss man davon heutzutage auch nicht mehr hören. Jedenfalls nicht ohne Drogen dazu zu nehmen. Auf jeden Fall. Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Hier Scott Walker mit Boy Child. A boy child rides upon your back. Take him away through mirrors dark and blessed with cracks. Through forgotten courtyards where you used to search for you. Old gets a new life. Reach out, you can touch, it's true. He's not a shadow of shadows like you, you see. Hearts hold on holding, if you stay one, you'll stay free. Go seek the lady who will give, not take away. Naked with stillness on the edge of dawn she stays. Night starts to empty, that's when her song begins. She'll make you happy, she'll take you deep within. Window lights for wanderers hide hard in your swollen eyes. Echoes of laughter hide in the city's thighs. Love, catch these fragments swirling through the winds of night. What can it cost to give a boy child back his sight? Extensions through dimensions leave you feeling cold and lame. Boy child mustn't tremble, 'cause he came without a name. Scott Walker, ein exzentrischer Künstler, spätestens ab seiner vierten Platte. Und daraus haben wir gehört Boy Child. Man kann sagen, so der letzte anderthalb Hit von Scott Walker, der ja vorher mit den Walker Brothers große Erfolge feiern konnte. Hier ist der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Es geht um Philosophie und wir haben jetzt einen Sänger, den man als Dichter bezeichnen kann. Genau, das ist er vom Anfang an gewesen, von seinen Ursprüngen her. Die Rede ist vom großen Melancholiker und Philosophen Leonard Cohen aus Kanada. Ich habe mir neulich ein paar Alben von ihm zugelegt und gestaunt, was für schöne Sachen er auch noch in den 80er Jahren gemacht hat. Hier ist von 1984 vom Album Various Positions das wunderbare Halleluja. Now I've heard there was a secret chord that David played. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. or through you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Kennt es auch von Jeff Buckley. Das war das Original von Leonard Cohen, der ja aber auch nicht vor Betrug abgesichert war. Und deswegen wahrscheinlich noch Ewigkeiten auf Tournee gehen muss, was für uns natürlich schön ist, denn wir können in die Konzerte gehen und diesen großen alten Mann, diesen großen alten Künstler immer mal wieder bewundern. Hier ist der Marabu Flashback. Wir spielen ja nicht nur alte Musik, sondern auch neue. Und ich stelle jetzt mal einen Bezug her zu einem wunderbaren Song. Das ist Ellie Goulding, The Writer. Ja, und da geht es um den Schreiber. You wait for a silence, I wait for a word. Lie next to your frame, girl, I observed. You change your position and you're changing me. Casting me shadows where they should be. We're interrupted by the heat of the sun. Trying to prevent what's already begun. You're just a body, I can smell your skin. And when I feel it, you're wearing thin. But I've got a interrupt. You wait, I wait, cause the shadows interrupt. You wait, I wait, cause the shadows. Ellie Goulding, The Writer im Marabu Flashback, und die führt uns direkt zu Goethe. Genau, von der CD aus dem Kulturstadtjahr Weimar 1999, Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten, er interpretiert das Goethe-Gedicht Ein Gleiches. Bargeld auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Das ist der Flashback. Es geht um Philosophie, es geht um Dichtung, es geht um Goethe jetzt. Und wenn wir an Goethe denken, dann natürlich gerne an den Faust. Genau, für mich ein unerschöpfliches, großartiges Werk, sowohl auf dem Theater, ich habe etliche Aufführungen vom Faust schon gesehen, habe auch noch vor, etliche noch weiter zu sehen, aber auch zum Lesen ist Faust immer wieder ganz grandios. Ein Zitat aus dem Faust, Mephisto sagt im Prolog im Himmel zu Gott, von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen, ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wir am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Das gefährlichste Buch der Welt, so sagte einmal Konrad Adenauer über den Faust. Und jetzt haben wir Konstantin Wecker mit dem Goethe-Gedicht An den Mond. Füllst wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz, breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild über mein Geschick. Jeden Nachklang fühlt mein Herz, froh und trüber Zeit. Wandle zwischen Freud und Schmerz in der Einsamkeit. Fließe, fließe, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so. Dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst. Rausche Fluss, das Tal entlang, ohne Rast und Ruhe. Rausche, flüstere meinem Song Melodien zu. Wenn du in der Winternacht wütend überschwillst, oder um die Frühlingspracht junger Knospen quillst. Wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht. Durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Musik. Konstantin Wecker mit seiner Version des Goethe-Gedichts An den Mond. Wir sind bei Goethe, wir sind bei Faust, wir sind bei Kultur und Philosophen und wir haben jetzt ein weiteres Zitat aus dem Faust, wo sich Faust und Mephisto quasi gegenseitig kennenlernen, gegenseitig vorstellen und bei diesem Abschnitt geht's um den Namen. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Fragt Faust und dann sagt Mephisto, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Faust, und wenn ihr das mal richtig gut wollt, dann empfehlen wir euch gleich die Verfilmung der Gründgens-Inszenierung aus den frühen 60er Jahren mit Gustav Gründgens und Will Quadflieg. Genau, in Hamburg, legendäre Inszenierung. So, jetzt gibt's nochmal Goethe und zwar von den Prinzen. Röslein auf der Heide war so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich breche dich. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Röslein, die Prinzen. Ja, der Marabu-Flashback, Philosophie ist zu Ende. Der erste neue Flashback. Es war doch fein, nicht wahr? Genau, und das sollten wir öfter tun. In der nächsten Zeit versprochen, Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Den wird es in Zukunft wieder öfter geben auf Radio Marabu. Zum Schluss kommen noch die Großen, die ganz Unerreichten in der Popmusik. Die Künstler im Alltag, die Kunst im Alltag. Hier sind die Beatles. I read the news today, oh boy. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car.